Let's turn to 2 Corinthians chapter 3. Gehen wir zum 2. Korinther 3. I'm sorry, 2 Corinthians chapter 1. 2. Korinther 1. Starting with verse 3. Vers 3. Tonight we want to continue our series that we began in September. Heute Abend wollen wir unsere Serie fortfahren, die wir im September begonnen haben. Serving the purposes of God. Den Bestimmungen Gottes zu dienen. And we've talked about worship. Wir haben über Anbetung gesprochen. Fellowship. Gemeinschaft. Discipleship. Jüngerschaft. Ministry. Dienst. And now we've been talking about mission. Und jetzt haben wir über Mission gesprochen. For some people, missions is something that missionaries do. Für manche ist Mission etwas, was Missionare tun. But each one of us is on a mission. Aber jeder einzelne von uns befindet sich auf einer Mission. We should be on a mission. Oder sollte sich auf einer Mission befinden. Though we may never be a missionary, auch wenn wir jetzt nie ein Missionar per se sein werden, we all have a mission. Haben wir doch alle eine Mission. And I'm suggesting four duties that we can do to complement the first four purposes. Und ich schlage vier Pflichten vor, die wir erfüllen können, um die vier Bestimmungen, die ersten vier zu erfüllen. So that we can be right in on the mission. Damit wir genau in der Mission sein können. The first one we talked about was inviting people to worship. Das erste, worüber wir gesprochen haben, war es, Menschen einzuladen in die Anbetung. The second was introducing people into fellowship. Das zweite war, die Menschen in die Gemeinschaft mit einzubeziehen, vorzustellen. And tonight, encouraging people into discipleship. Und heute Abend Menschen in die Jüngerschaft zu ermutigen. And with that, we'll pray. Und mit dem wollen wir beten. Father in heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, danke für diesen Abend. What are words if you don't bless them? Was sind Worte, wenn du sie nicht segnest? So we pray tonight that you would bless these words. Heute Abend, dass du diese Worte segnen mögest. To our hearts. In unserem Herzen. And open your word to us, we pray. Öffne uns dein Wort, das beten wir. That we might walk out a better people. Damit wir als bessere Menschen hinausgehen können. More equipped. Besser ausgerüstet. To serve you. Um dir zu dienen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. So I want to talk about encouragement tonight. Ich möchte heute Abend über Ermutigung sprechen. Discouragement is one of Satan's greatest strategies. Entmutigung ist eine der größten Strategien Satans. I believe it was Richard Wurmbrand who gave the story. Ich glaube, Richard Wurmbrand war es, der diese Geschichte erzählte. About the great auction in hell. Über die große Versteigerung in der Hölle. How the devil was auctioning off weapons against the church. Wo der Teufel Waffen gegen die Gemeinde versteigerte. And he's selling bitterness and he's selling fear. Er verkauft Bitterkeit und Angst. And jealousy and all these different things you can throw at the church. Neid und alle möglichen Dinge, mit denen du die Gemeinde bewerfen kannst. And then he had this one that was very highly priced. Und dann gab es eins, das sehr einen hohen Preis hatte. Because it was very, very powerful. Weil sie sehr, sehr mächtig war. If not the most. Vielleicht am allermächtigsten. And it's discouragement. Das ist Entmutigung. Discouragement is what happened in Numbers chapter 13, verse 31. Entmutigung passierte im 4. Mose 31. Where the 10 spies gave a bad report. Wo die 10 Botschafter eine schlechte Nachricht brachten. About Canaan. Über das Land Kanaan. And they infected an entire nation. Und sie haben eine ganze Nation infiziert. They discouraged an entire nation from entering the promised land. Sie haben ein ganzes Volk davor entmutigt, in das verheißene Land zu gehen. Encouragement is such a vital part of our Christian life. Ermutigung ist so ein wichtiger Bestandteil unseres christlichen Lebens. We cannot underestimate the power of it. Wir können die Wirkung dessen nicht unterschätzen. In Austria is not a place where people naturally encourage people. Österreich ist nun mal kein Land, wo die Menschen einander auf natürliche Weise ermutigen. We need to purpose to do it. Wir müssen das beabsichtigen. And when in doubt, encourage. Und im Zweifelsfall lieber ermutigen. And if you encourage the wrong thing, oh, okay, we can apologize later. Wenn du das Falsche ermutigst, kannst du dich später immer noch entschuldigen. Did I encourage that? Oh, hab ich das ermutigt? Oh, das tut mir leid. There's so much discouragement. Es gibt so viel Entmutigung. Okay, 2 Corinthians chapter 1. 2. Korinther 1. Verse 3. Vers 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. The Father of mercies. Der Vater der Erbarmungen. And God of all comfort. Und Gott alles Trostes. Now this word comfort is not really, is this thing dying? The word comfort is not the best word. Dieses Wort Trost ist nicht das beste Wort. Yeah, and the word Trost in German is not the best word either. Also das Wort Trost ist nicht das beste Wort. Comfort. Can Trost? You hear me better now? Könnt ihr mich besser hören? To comfort someone. Jemanden zu ermutigen. My wife was comforting me in Florida. Trösten. Meine Frau hat mich getröstet in Florida. Ich war am Montag am Strand, habe den ganzen Zeit gefischt. I mean, I had put suntan lotion on, but not everywhere. Ich habe Sonnenmilch draufgetan, aber nicht überall. You know how the sun just knows how to find those spots where there's no suntan lotion. Und die Sonne weiß genau, wo diese Teile sind, die keine Lotion drauf haben. I got so burned. Ich habe mich so verbrannt. Because I was fishing for so long. Weil ich so lange fischte. And she was just comforting me. Sie hat mich getröstet. She was like, "You poor thing." Sie sagte, du armer. You poor, poor thing. Du armer, ärmster. Oh, comfort me. Oh, tröste mich. You poor thing. Du ärmster. Now that's comfort. Das ist Trost. Comfort eases the pain. Trost lindert den Schmerz. But this is not the Greek word here. Aber das ist nicht das griechische Wort hier. The Greek word for comfort you'll find in John 11 verse 19. Das griechische Wort für Trost findest du in Johannes 11 vers 19. Lazarus had died. Lazarus war gestorben. And people came and they comforted Mary and Martha. Die Menschen kamen und trösteten Maria und Martha. You poor things. Ihr Ärmsten. Your brother's dead. Euer Bruder ist gestorben. You poor things. Ihr Ärmsten. Comfort. Trost. You don't encourage people at a funeral. Du ermutigst Leute nicht bei einem Begräbnis. Ah, come on, you can always have another brother. Ach komm schon. Ach komm schon, du könntest noch einen anderen Bruder kriegen. Come on, you're going to see him in heaven anyway. Na, du wirst ihn ja eh im Himmel sehen. What's the big deal? Was machst du so ein Trara? You never do that at a funeral. So was machst du nicht bei einem Begräbnis. Encouragement and comfort are there's a big difference. Zwischen Ermutigung und Trost gibt es einen großen Unterschied. Comfort eases the pain. Trost lindert den Schmerz. But encouragement strengthens one's faith. Aber Ermutigung stärkt den Glauben. It strengthens one's hope. Es stärkt die Hoffnung. And one's love. Und die Liebe. It strengthens. Es stärkt. Now this word for comfort here is the word parakaleo. Das Wort für Trost hier ist das Wort parakaleo. The same word that we had used to invite. Das gleiche, was wir benutzt haben für einladen. In 2 Corinthians 5:20. In 2. Korinther 5:20. Where Paul says, "I beseech you." Wo Paulus sagt, ich flehe euch an. Parakaleo. Oder ich ermahne euch. Parakaleo. Exactly. I strongly encourage you. Ich ermutige euch sehr stark. To be reconciled to God. Dass ihr euch mit Gott versöhnen lasst. I strongly encourage you come to the worship. Ich ermutige euch ganz stark, dass ihr zum Lobpreis kommt. I'm inviting you. Ich lade euch ein. Depends on the context. Je nach Kontext. And here this is the same word. Und hier ist das gleiche Wort. Let's substitute the word encouragement and you'll see how it comes out. Lasst uns das Wort Ermutigung einsetzen und schaut, was dann herauskommt. Because we need to be encouraged 50 times more than we need to be comforted. Weil wir 50 mal mehr ermutigt werden müssen, als wir getröstet werden müssen. I need to be comforted about 3 times a year. Ich muss vielleicht 3-mal im Jahr getröstet werden. 4 times. 4-mal. When I don't catch anything fishing. Wenn ich keine Fische fange. I need comfort. Dann brauche ich Trost. You poor thing. Du Ärmster. I don't want any encouragement. Ich brauche keine Ermutigung. I don't want to hear there's always next year. It's like, just comfort me. Ich will dann nicht hören, ja, es gibt ja noch nächstes Jahr. Einfach tröste mich. I didn't catch anything. Wenn ich nichts gefangen habe, dann I need comfort. Brauche ich Trost. Encouragement. Ermutigung. We need every single day. Brauchen wir jeden einzelnen we Tag. We have to pour it on. Encourage. Wir müssen encourage. Das ausgießen, ermutigen, ermutigen. Strengthen people in their faith. Menschen in ihrem Glauben bestärken. Now I was fishing in Florida. In Florida war ich fischen. And I saw this kid, he's about 12 years old, fishing a little ways down. Da sah ich einen Jugendlichen, 12 Jahre alt, der ein bisschen weiter von mir weg fischte. I am the 46-year-old man. Ich bin der 46-jährige Mann. I know how to fish. Ich weiß, wie man fischt. And he catches something over there. Und er fängt was. Yeah, the fish are everywhere. Ah, da gibt's Fische überall. And I'm not catching nothing, you know? Ich fange überhaupt nichts hier. He's got another one. Und er fängt schon wieder einen. I'm thinking, okay, the fish are down here, you know? Ich denke, okay, die Fische sind weiter so drüben. I'm standing right next to the guy, you know? Dann stelle ich mich neben ihn. How you doing? Wie geht's? Good. Good. So I'm fish next. He's still catching. I'm catching nothing. Ich stehe neben ihm. Er fängt immer noch. Ich fange gar nichts. And there's another guy about 60 years old. Und noch ein bisschen weiter ist ein anderer 60-jähriger Mann. Enough. And 55. Ungefähr 55. Hope he doesn't hear this tape. Ich hoffe, er hört die Kassette nicht. And he's not catching anything. Der fängt auch nichts. And he's got all the gear. Und er hat die ganze Ausrüstung. And he's this 12-year-old kid, and I said, "Where are you from?" Und das ist dieser 12-Jährige, und ich frage ihn, wo kommst du her? From London. Aus London. I said, "What are you doing here?" Ich sag, was machst du hier? He says, "I put the bait and I cast it in the water." Wie machst du das? Ich nehme die Köder und schmeiß ihn ins Wasser. Und ich lasse den Köder auf dem Boden sinken. The fish sees the bait, der Fisch sieht den Köder, but he thinks he's dead, aber glaubt, er ist tot. So I pull him a little, also ziehe ich ein bisschen, so he knows he's alive, damit er weiß, dass er lebt. And then I know the fish is about to take the bait, und wenn ich weiß, dass der Fisch gerade die Beute schnappen will, I pull the line, dann ziehe ich an der Schnur und dann habe ich ihn. It's like, get out of here. Ich sag, du redst nur Blödsinn. Just throw the bait in the water. You're just lucky. Du hast einfach nur Glück, wenn du das reinschmeißt. The fish, they bite everything. Die Fische beißen alles an. I'm not catching anything. All of a sudden, aber I got one. Ich fang gar nichts und er sagt, ich hab wieder einen. So me and this other guy, we're like looking at this kid and we're doing exactly the same thing this kid's doing. Ich und der andere Mann, wir schauen dann dem Burschen zu und wir machen dann das Gleiche, was er macht. And you know what? Und wisst ihr was? I got one. Ich habe einen. It was awesome. Super. So I was so encouraged. Also war ich so ermutigt. That I went fishing the whole next day. Dass ich den ganzen nächsten Tag and I just want to show you. Do we have this ready? Und haben wir das fertig? Bereit? You have this ready? You have my little film thing ready? Okay. Habt ihr mein just want to show Video? You what an encouraged man looks like. Ich will euch nur zeigen, wie ein ermutigter Mann this ausschaut. This is an encouraged man. Das ist ein ermutigter Mann. Okay, show the encouraged man here. Zeig uns den ermutigten Mann. Where is he? He's coming. Wo ist er? Er kommt schon. Oh, there's his wife. Das ist meine Frau. Sitting on the beach. Ich sitze am Strand. There is the encouraged da man. Ist der ermutigte Mann. There is the fisherman. The fishing pole. Die Angel. Ready for battle. Bereit für die Schlacht. But I got burned so bad. Ich habe so schlimm mich verbrannt. Look at my ears. They're like. Sogar meine Ohren waren verbrannt. I have to wear a jacket because my whole body's burned. Ich muss eine Jacke tragen, weil der ganze Körper verbrannt ist. But the man is determined. Aber der Mann ist entschlossen. Because the man is encouraged. Weil der Mann ermutigt ist. And that man spent the whole day in the water. Und der Mann hat den ganzen Tag im Wasser verbracht. Till his feet were almost frozen off. Bis seine Füße fast schon abgefroren waren. And he didn't catch anything. Und er hat überhaupt nichts gefangen. But he was encouraged. Aber er war ermutigt. I'll just let you see him a little more here. Ich will noch, dass ihr ein bisschen von ihm seht. People thought I was nuts. Die Menschen dachten, ich sei verrückt. Just a little bit. This is where we stayed. Da haben wir gewohnt. This is in Florida, Sanibel Island. Sanibel. The hurricane just hit this place, so it was Insel. Destroyed. Der Hurrikan hat diese Insel zerstört. There he is again, the encouraged da ist er wieder, der ermutigte Mann. 10 hours later, he's Zehn still Stunden there. Später ist er noch dort. Okay, that's good. Das reicht. Okay, where are we now? Encouragement. Ermutigung. Now let's read this, 2 Corinthians 1:3. Lesen wir 2. Korinther 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. The Father of mercies. Der Vater der Erbarmungen. And God of all encouragement. Und Gott aller Ermutigung. Who encourages us in all our affliction. Der uns bestärkt oder ermutigt in all unserer Drangsal. So that we will be able to encourage those who are in any affliction. damit wir die ermutigen können, die in allerlei Drangsal sind. With the encouragement that we ourselves have been encouraged by. Durch die Ermutigung, mit der wir selbst von Gott ermutigt wurden. It's more than God just saying, you poor thing. Es ist nicht nur, dass Gott sagt, du Ärmster. You married that guy, you poor thing. Du hast den Mann geheiratet, du Ärmste. It's more than that. Es ist mehr als this das. Is God strengthening our faith. Es ist, dass Gott unseren Glauben bestärkt. I want you to flip over with me to Hebrews chapter 3. Ich möchte, dass ihr mit mir zu Hebräer Kapitel 3 blättert. We need to encourage each other in everything. Wir müssen einander in allem bestärken. But more than anything in discipleship. Aber am allermeisten in der Jüngerschaft. In terms of worship, was den Lobpreis anbelangt, we believe in Jesus. Wir glauben an Jesus. In fellowship, auch in der Gemeinschaft, we belong to Jesus. Gehören wir zu Jesus. And that can be very enjoyable. Und das kann sehr angenehm sein. But in discipleship, aber in der Jüngerschaft, we become like Jesus. Werden wir wie Jesus. That's not the most pleasant thing. Das ist nicht gerade das Allerangenehmste. See, because he is meek and humble of heart. Denn er ist sanftmütig und von Herzen demütig. And the heart of discipleship is Jesus Christ crucified. Und das Herzstück der Jüngerschaft ist der gekreuzigte Jesus Christus. And being proud and selfish by nature. Und da wir stolz und eigennützig von Natur aus sind, we don't like the process of discipleship. Mögen wir den Prozess der Jüngerschaft nicht. It's being conformed into the image of Christ. Weil es bedeutet, dass wir in das Bild Christi umgewandelt werden. Where we are becoming like Christ. Wir werden wie Christus. Death is working in. Der Tod wirkt in uns. In 2 Corinthians 4. In 2. Korinther 4. And Jesus is being manifested through us. Und Jesus zeigt sich durch uns. This process is not the most pleasant. Dieser Prozess ist nicht der allerangenehmste. But it is the most important. Aber er ist der allerwichtigste. It precedes our ministry. Er kommt vor unserem Dienst. And if I go into ministry without discipleship, denn wenn ich ohne Jüngerschaft gleich in den Dienst gehe, it's gonna show up in my ministry. Wird sich das in meinem Dienst zeigen. Now look at Hebrews chapter 3. Schauen wir auf Hebräer 3. Starting with verse 7. Vers 7. Therefore, just as the Holy Spirit says. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. As when they provoked me. Wie in der Erbitterung. As in the day of trial in the wilderness. An dem Tage der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten. All of us need to go through the wilderness. Wir alle müssen durch die Wildnis gehen. It was 14 days from the Red Sea to the Promised Land. Es wären 14 Tage gewesen vom Roten Meer bis zum verheißenen Land. How long did it take them to get there? Wie lange haben sie gebraucht, dorthin zu kommen? They never did. Sie haben es nicht geschafft. They wandered 40 years in the wilderness. 40 Jahre sind sie durch die Wüste geirrt. That generation, God did not allow. Gott hat dieser Generation nicht erlaubt, to experience his purpose. Seine Bestimmung zu erleben. And many of us will never experience God's purpose. Und viele von uns werden Gottes Bestimmung nicht erleben. Because we fail in the process of discipleship. Weil wir im Prozess der Jüngerschaft versagen. Discipleship is not for those who go to Bible school. Jüngerschaft ist nicht für die, die in die Bibelschule gehen. It's not for those who want to be pastors and missionaries. Nicht für die, die Pastoren und Missionare werden wollen. Discipleship is for grandma, grandpa. Jüngerschaft ist für die Oma, für den Opa. For the teenager. Für den Jugendlichen. For every single person. Für jeden einzelnen, für jede Person. For the taxi driver. Für den Taxifahrer. For the truck driver. Für den Lastwagenfahrer. For the doctor, for the nurse. Für die Krankenschwester. For the kindergarten teacher. Für den Kindergartenlehrer. Discipleship. Jüngerschaft. Being conformed into the image of Christ. In das Bild Christi geformt zu werden. Where when people look at me, they see Jesus. Damit wenn die Leute mich anschauen, sie Jesus sehen. When people see me, they see the heart of worship. Dass wenn die Menschen mich sehen, sie das Herzstück der Anbetung sehen. They see humility and meekness. Dass sie Demut und Sanftmut sehen. Now, let's go to verse 9. Vers 9. Where your fathers tried me by testing me. Wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten. And saw my works for 40 years. Und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Therefore I was angry with this generation. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht. I wonder how many more generations God was angry with. Ich frage mich, mit noch wie vielen Generationen Gott zürnte. Disappointed with. Mit denen er enttäuscht war. How many churches God is disappointed with? Oder mit wie vielen Gemeinden Gott enttäuscht ist? He loves them, of course. Er liebt sie natürlich. He loves us. Er liebt uns. But he had an amazing purpose for us. Aber er hatte eine ganz erstaunliche Bestimmung für uns. He had determined it for us. Er hat das für uns vorausbestimmt. Planned it. Geplant. He was bringing us there. Er hat uns dorthin geführt. But as we went through the wilderness, aber während wir in der Wüste gingen, as individuals, einzeln, as a church, als Gemeinde, we began to murmur. Haben wir begonnen uns zu beklagen. We began to complain. Uns, wir haben gemurrt. And it says, he was angry and said, they always go astray. Und sprach, in their heart. Alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. Someone said the heart of every problem. Jemand sagt, dass der Kern eines jeden Problems is the problem of the heart. Ist das Problem des Herzens. They always go astray in their heart. Sie gehen immer in die Irre in ihrem Herzen. And they did not know my ways. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. God's ways, Gottes Wege, are to conform us into the image of Christ. Sind dazu da, uns dem Bild Christi ähnlicher zu machen. He wants to work in us. Er möchte in uns wirken. In Philippians chapter 2. In Philipper 2. Verse 12 and 13. Vers 12 und 13. He works in us. Er wirkt in uns. Both to will and to do of his pleasure. Das Wollen und Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. And we do not know his ways. Aber wir erkennen seine Wege nicht. We complain, we murmur. Wir beschweren uns und murren. We don't realize that God is making us into disciples. Wir erkennen nicht, dass Gott uns zu Jüngern macht. Now watch this. Keep your finger there. Halte den Finger dort. Now let's just keep reading. Verse 12. Lesen wir weiter, Vers 12. Take care, brethren. Seht zu, Brüder. That there not be in any one of you an evil, unbelieving heart that falls away from the living God. Dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott. What is an evil heart? Was ist ein böses Herz? An unbelieving heart, I do not trust what God says. Ein unglaubendes Herz bedeutet, dass ich nicht vertraue, was Gott sagt. In Deuteronomy chapter 9, chapter 8. 5. Mose Kapitel 8. God said to Israel, sagt Gott zu Israel, I've brought you into the wilderness, ich habe euch in die Wildnis geführt, to humble you, um euch zu demütigen, to teach you that man does not live by bread alone, but by every word that comes from God. Um euch zu lehren, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. I brought you there to discipline you as a father disciplines his son. Ich habe euch dorthin geführt, um euch zu züchtigen, wie ein Vater seinen Sohn züchtigt. He goes on to say, to bring you into a wonderful land. Und er sagt weiter, um euch in ein wunderbares Land zu bringen. Everything imaginable. Wo alles gibt, was man sich vorstellen you kann. You won't lack anything. Euch wird es an nichts fehlen. Beautiful. Wunderschön. I want to bring you there. Ich möchte euch dorthin führen. But if God brings a person there who is proud, aber wenn Gott eine Person dorthin bringt, die stolz ist, he will destroy everything. Wird diese alles zerstören. Discipleship always precedes ministry. Jüngerschaft geht immer dem Dienst voraus. We can do secondary things. Wir können zweitrangige Dinge tun. Come early and help us with the chairs. Komm früher und hilf uns mit den Sesseln. primary things. Vorrangige Dinge. God is not going to bless our primary ministry. Gott wird unseren vorrangigen Dienst nicht segnen. Whatever that might be. Was auch immer der sein mag. In a hospital, in a school. In einem Spital, in einer Schule. Driving a truck. Einen Lastwagen fahren. My cousin Eddie drives this huge 18-wheeler across the country in America. Mein Cousin fährt einen riesen Lastwagen mit 18 Reifen in Amerika. He wins souls everywhere he goes. Und er evangelisiert überall, wo er hingeht. He goes to prayer meetings at truck stops. Er geht zu Gebetstreffen bei den Stops, wo die halten. It's God's purpose for him. Das ist Gottes Bestimmung für ihn. He's reaching out to truckers. Er bringt das Evangelium zu den Lastwagenfahrern. Wonderful. Das ist wunderbar. Discipleship precedes this. Jüngerschaft kommt vorher. This is why I believe that discipleship in the process we need to be encouraged more than ever. Darum glaube ich, dass wir im Verlauf der Jüngerschaft mehr als alles andere ermutigt werden müssen. An evil heart. Ein böses Herz. We depart with an unbelieving evil heart. Wir fallen ab mit einem ungläubigen bösen Herzen. An evil heart is a heart that protects and defends what God says is wrong. Ein böses Herz ist eines, das beschützt und verteidigt, von dem Gott sagt, dass es falsch ist. God says, don't do that. Gott sagt, mach das nicht. They not only do it, but they defend it. Derjenige macht es nicht nur, sondern verteidigt das auch noch. That's evil. Das ist böse. There's a difference between the potential of the heart. Es gibt einen Unterschied. The potential of the flesh. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Potenzial des Fleisches. And the intention of the heart. Und der Absicht des Herzens. Guy comes into church. Ein Bursche kommt in die Gemeinde. Single guy. Ein Single. Sees all the beautiful girls. Sieht all die schönen Mädchen. The potential of the flesh. Das Potenzial des Fleisches. Spirit wars against the flesh. Der Geist kämpft gegen das Fleisch. He slaps himself. Er haut sich auf die Wange. He says, "Oh Lord, I'm und just sagt, here oh Herr, for you. Ich bin einfach nur hier für dich. I want to worship you." Ich möchte dich anbeten. He gets distracted. He keeps slapping himself. Er wird abgelenkt und er schlägt sich nochmal auf die Wange. Another guy right behind him. Ein anderer direkt hinter ihm. Only came with that intention. Kam aber nur mit dieser Absicht. The intention of the heart. Die Absicht des Herzens. He planned it all the way from home. Der hat das schon auf dem Weg daher geplant. He's not here to worship God. Der ist nicht hier, um Gott anzubeten. He's here to find an easy girl. Er ist hier, um ein Mädchen leicht zu finden. And they will find each other. Und die werden einander finden. I guarantee you. Garantiert. Because these kind of people send signals to each other. Weil solche Leute einander Signale aussenden. Don't be a person who broadcasts your weakness. Sei keine Person, die ihre Schwäche broadcast like a Sendung from a radio. Hinaussendet. If you have a weakness, you hide it. Wenn du eine Schwäche hast, dann verbirg sie. Don't broadcast it. Mach die nicht überall kund. If you have a weakness with women, don't come in dressed like you're, you know, like you're James Bond or something. Wenn du eine Schwäche hast für Frauen, dann komm nicht wie James Bond. You know what? Women pick that up. Die Frauen erkennen das. You go before God and you say, God, be merciful to me, the sinner. Du gehst vor Gott und sagst, Gott sei mir Sünder gnädig. This is not the intention of my heart. Das ist nicht it's the potential of my flesh. Absicht meines Herzens, sondern das Potenzial meines Fleisches. I want to come and worship you. Ich möchte kommen und dich anbeten. Girls can pick it up and guys can pick it up. Die Frauen und auch Männer können das sofort erkennen. Are just as guilty. Weil die Frauen genauso mitschuldig sind. And you know what's gonna happen? Und wisst ihr, was passiert? Two people are gonna find each other. Zwei werden sich finden. And the signals cross. Und die Signale, die kommen an. And you're gonna be in trouble. Und du wirst dich selbst in Schwierigkeiten and these two bringen. People won't be coming to church anymore. Und die zwei kommen dann nicht mehr zur Gemeinde. Because that's why they came. Denn sie sind ja nur dafür gekommen. And sometimes it's not and they get deceived. Manchmal funktioniert es nicht und dann sind sie sometimes getäuscht. They come with the right intention. Manchmal kommen sie mit der richtigen Absicht. But someone with the wrong intention finds their weakness. Aber jemand mit der falschen Absicht findet ihre Schwäche. It only takes one with the wrong intention. Es braucht nur einen mit der falschen Absicht. Okay, let's go to verse 13. Here it is. Vers 13. But encourage one another, sondern ermuntert einander, day after day, jeden Tag, as long as it is still called day, solange es heute heißt, so that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. So right here we're going to take a break for a moment. Jetzt wollen wir kurz unterbrechen. I would like to have the worship team come up. Und ich möchte, dass das Worship Team noch einmal kommt. And I would just like to think about the heart of discipleship. Und ich möchte, dass wir über das Herzstück, den Kern der Anbetung, the heart of fellowship, den Kern der Gemeinschaft, the heart of worship, den Kern der Anbetung, the heart of the ministry, den Kern des Dienstes, and the heart of our mission, und den Kern unserer Mission, which is Jesus Christ crucified, nachdenken, welches Jesus Christus, der Gekreuzigte ist. And I would just invite you to stand with me. Und ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen. Greet someone next to you. Begrüßt jemanden neben euch. Relax your body a little bit. Entspannt euren Körper ein bisschen. And we'll sing a song. Und wir werden ein Lied singen. I'm gonna stay right here. Upon your sacrifice, you became nothing, poured out unto death. Many times I've wondered at your gift of life, and I'm in that place once again. And I'm in that place once again. From the beginning. Jesus Christ, I think upon your sacrifice, you became nothing, poured out unto death. Many times I've wondered at your gift of life, and I'm in that place once again. And I'm in that place. I'm in that place once again. And once again I look upon the cross. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Now you are exalted to the highest place, King of the heavens, where one day I'll bow. But for now, I marvel at your saving grace, and I'm full of grace once again. I'm full of grace. I'm full of praise once again. And once again. Oh, and once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. For the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my Lord. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my Lord. Thank you for the cross. Thank you for the cross. see and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Once again I thank you. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. And once again I thank you. Once again I pour out my life. Just worship the Lord. Lass uns den Herrn anbeten. Jesus, we thank you tonight. Jesus, wir danken dir heute Abend. Once again. Noch einmal. We thank you. Wir danken dir. Once again we pour out our lives. Noch einmal schütten wir unser Leben aus. Oh Lord, for the joy that was set before you. Für die Freude, die vor dich hingestellt war. You endured the cross. Hast du das Kreuz durchgehalten? And for the joy that's set before us. Für die Freude, die vor uns gestellt ist. We take up our cross. Werden wir unser Kreuz aufnehmen. We thank you tonight. Wir danken dir heute. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. You may be seated. Könnt ihr wieder setzen. Okay, for those who just joined us. Die, die jetzt erst bei uns sind. We are in Hebrews chapter 3. Wir sind in Hebräer Kapitel 3. And we just read verse 13. Wir haben gerade Vers 13 gelesen. But encourage one another day after day. Sondern aber ermutigt einander jeden Tag. Parakaleo. Parakaleo. Encourage one another day after day. Ermutigt einander Tag für Tag. Comfort. Trösten. Crisis after crisis. Krise nach Krise. When my mom dies. Wenn meine Mutter stirbt. Comfort me. Tröste mich. Don't encourage me, just comfort me. Ermutige mich nicht, tröste mich einfach. Encouragement is a daily thing. Ermutigung ist etwas Tägliches. Now look at verse. Let's keep reading. Lesen wir weiter. As long as it is still called today. Solange es heute heißt. So that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin. Damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. We can have served God. Wir können Gott gedient haben. And then become hardened. Und dann verhärtet werden. We can have worshiped the Lord. Wir können den Herrn angebetet haben. Have fellowshiped with each other. Miteinander Gemeinschaft gehalten haben. And then become hardened. Und dann verhärtet werden. By the deceitfulness of sin. Durch den Betrug der Sünde. And sin is so deceitful. Die Sünde ist so betrügerisch. We are proud and selfishly ambitious people. Wir sind stolze und eigennützige Menschen. By nature. Von Natur aus. We are not humble and meek by nature. Wir sind von Natur aus nicht demütig und sanftmütig. Jesus is. Jesus schon. And he wants his nature to live in us. Und er möchte, dass sein Wesen in uns lebt. And we can become so hardened. Und wir können so verhärtet werden. Because we live in unbelief. Wenn wir in Unglaube leben. Toward God's way. Gegenüber dem Weg Gottes. To maintain and produce humility in us. Oder der Art und Weise Gottes, wie er Demut in uns bewahrt God oder produziert. Brings us through a wilderness. Gott führt uns durch eine Wüste. He didn't bring them around. Er hat sie nicht drum herum geführt. He didn't bring them up to the Mediterranean Sea and say, get on the boats and I'll just ship you right over. Er hat sie nicht ans Mittelmeer geführt und gesagt, geht jetzt auf Boote und ich werde euch hinüberführen. No. We go through the Red Sea. Nein, wir gehen durch das Rote Meer. Which was our salvation. Was unsere Errettung bedeutet. We're suddenly in the wilderness. Plötzlich befinden wir uns in der Wildnis. Waving bye-bye to the Egyptians. Wir winken den Ägyptern Baba. Here we come, promised land. Jetzt kommen wir, verheißenes Land. 14 days away. Nur noch 14 Tage. Yeah. Yeah. And the first time they are tested. Und das bei der ersten Prüfung. The first time there's no water. Beim ersten Mal, wo es kein Wasser gibt. They murmur and curse God. beklagen sie sich und verfluchen Gott. They didn't know his ways. Sie kannten seine Art und Weise nicht. God disciplines us as our father. Gott züchtigt uns wie als unser Vater. In Hebrews chapter 12. In Hebräer Kapitel 12. We can turn there now. Da können wir jetzt hinblättern. Well, let's read verse 14 first. Aber lesen wir zuerst Vers 14. If we have become partakers of Christ. Denn wir sind Genossen des Christus geworden. You see that word? Seht ihr das Wort? Become. Geworden. We believe in worship. Wir glauben an die Anbetung. We belong in fellowship. Wir glauben in der Anbetung. Wir gehören dazu in der Gemeinschaft. But we become through discipleship. Aber wir werden durch Jüngerschaft. For we have become partakers of Christ. Denn wir sind Genossen des Christus geworden. If. Wenn. There's a condition. If. Da gibt es eine Bedingung. We hold fast the beginning of our confidence firm until the end. Wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. That's not speaking about salvation. That's speaking about sanctification. Das steht hier nicht für die Errettung, sondern für die Heiligung. Now flip over to Hebrews 12. Jetzt blättert mit mir zu Hebräer 12. If we hold firm. Wenn wir festhalten to our confidence, an unserer Zuversicht, that God has planned this for me, dass Gott das für mich geplant hat, He's bringing me through these things, und dass er mich durch diese Dinge durchbringt, He is conforming me to the image of His Son, dass er mich dem Bild seines Sohnes ähnlich macht. He's preparing me for the promised land. Dass er mich vorbereitet für das verheißene Land. So that when he gives it to me. Damit, wenn er es mir gibt. I am not arrogant. Ich nicht arrogant bin. I am not assertive. Nicht fordernd bin. But I am humble. Sondern demütig. And I'm meek. Und sanftmütig. I don't hold it over people. I serve people. Ich stell mich nicht über Menschen, sondern diene Menschen. My ministry is not for me. Mein Dienst ist nicht für mich. It's for others. Er ist für andere. I am humble and meek like my master. Ich bin demütig und sanftmütig wie mein Meister. But it's his humility. Aber es ist seine Demut. And his meekness. Und seine Sanftmut. He is working it in. Er wirkt das in mir. Let's close with this. Schließen wir mit Folgendem ab. Look at Hebrews 12. Hebräer 12. Starting with verse 4. Vers 4. You have not yet resisted to the point of shedding blood in your striving against sin. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. And you have forgotten the encouragement, parakalisi. Und habt die Ermahnung oder Ermutigung vergessen, parakalisi. Paraklesis. Paraklesis. Yeah, is the noun. The encouragement which is addressed to you as sons. Die Ermahnung, die zu euch als zu Söhnen spricht. The English uses the word exhortation. Das im Englischen wie im Deutschen steht auch Ermahnung. Yeah, because it's a strong encouragement. Weil es eine starke Ermutigung ist. And here it is. Und hier kommt's. We forget this. Das vergessen wir. My son, mein Sohn, do not regard lightly the discipline of the Lord. Achte nicht gering des Herrn Züchtigung. This is discipleship. Das ist Jüngerschaft. We don't like it. Das mögen wir nicht. I don't like this. Ich mag das nicht. God, I don't like this. Gott, das gefällt mir nicht. My son, mein Sohn, don't listen to the encouragement. Hör auf die Ermahnung. You forgot. Du hast das vergessen. My son, don't regard it lightly. Mein Sohn, achte das nicht als gering, nimm es nicht selbstverständlich. Don't despise it. Oder verachte das nicht, bedeutet the discipline of the Lord. Die Züchtigung des Herrn. Nor faint when you are reproved by him. Und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. We faint. Wir fallen in Ohnmacht. God reproves us. Wenn Gott uns ermahnt. He brings us into a situation and he corrects us. Wenn er uns in einen Umstand bringt und uns korrigiert. And we faint. Und wir fallen um. Like we're dead men. So als wären wir tot. Are you dead? Bist du tot? Yeah. Ja. No, you just fainted. Nein, du bist einfach in Don't Ohnmacht faint. Gefallen. But why would God do this? Ermatte nicht. Aber warum macht Gott das? He loves you. Er liebt dich. What? Was? He loves you. Er liebt Why dich. Would he do this to me if he loves me? Warum macht er das, wenn er mich liebt? Because he's your dad. Weil er dein Papa ist. He's your father. Er ist dein Vater. Look what it says. Schau, was da steht. For those whom the Lord loves, denn wen der Herr he liebt, disciplines. Den züchtigt er. That's discipleship. Das ist Jüngerschaft. Ooh, and I don't like that at all. Und das gefällt mir überhaupt nicht. We used to come home late. My father, he was from Eastern Europe, you know. Wenn ich früher zu spät nach Haus kam, mein Vater war aus Osteuropa. And he was in a prison camp on top of that. Er war auch zusätzlich noch im Gefangenenlager. Und zusätzlich war er noch Zimmermann. Which means he made this oak paddle. Das bedeutet, dass er einen Eichenstab gemacht yeah. hat. Oh man, this thing hurt. Das hat weh getan. For every minute we came home late for dinner. Pro Minute, die wir zu spät zum Abendessen kamen. We got hit one time. Wurden wir einmal on the rear end. Hinten geschlagen. Every minute. Jede Minute. We eat at 5 o'clock. Wir essen 17 Uhr. You will be home by 5. Du wirst 17 Uhr zu Hause sein. And I remember running down the road crying. Und ich erinnere mich, dass ich schon weinend My brother's nach Hause like, just run. That's not going to help. Lauf nur, das Weinen hilft nichts. And my father got the paddle out. Und mein Vater nahm den Stock. We were like 6 minutes late. Wir waren 6 Minuten zu spät. 6 hits apiece. 6 Schläge pro Person. Poof. Oh, man, that hurt. Ah, das That's where gut. I learned how to dance, you know. So habe ich tanzen gelernt. Again. No. Noch einmal. Nein. Poof. Do you know what time we were home the next day? Wisst ihr, wann wir am nächsten Tag zu Hause waren? 15 minutes before 5. 15 Minuten vor 17 Uhr. Okay, look at it says. He scourges every son whom he receives. Schaut, was da steht. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. That's the oak paddle. Das Poof. Ist das Eichenstab. Sometimes once in a while God gives us the oak paddle. Manchmal selten, aber gibt uns Gott Sometimes we just Schlag. Are so rebellious. Manchmal sind wir einfach so Ooh. In Rebellion. Vers 7. It is for discipline that you endure. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. God deals with you as with sons. Gott behandelt euch als Söhne. For what son is there whom his father does not discipline? Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt. And this is discipleship. Und das ist Jüngerschaft. We have to pass through this. Wir müssen da alle durch. But we understand God's way. Aber wir verstehen, wie Gott handelt. And we don't allow the devil to discourage us. Und wir lassen nicht zu, dass der Teufel uns entmutigt. 1 Samuel 30, David encouraged himself in the Lord. 1. Samuel 30, David ermutigte sich selbst, stärkte sich im Herrn. With a good confession. Durch ein gutes Bekenntnis. I know this will work to the good. I know it will. Ich weiß, das wird sich zum Besten auswirken. I'm ich weiß das. I'm not going to allow myself to be discouraged. Ich lasse nicht zu, dass ich entmutigt werde. But we get discouraged. Aber wir werden entmutigt. So we encourage one another. So bestärken wir einander. Day after day after day. Tag für Tag. Remember. Erinner dich. God loves us. Gott liebt uns. He's getting you ready. Er bereitet dich vor. He's preparing you for something. Er bereitet dich für etwas vor. Far greater than you could imagine. Was viel größer ist als alles, was du dir vorstellen he's kannst. He's preparing us as a church. Und er bereitet uns als Gemeinde vor. He's disciplining us. Er züchtigt uns. Working in our lives. Und wirkt in unserem Leben. So, let's be inviting people. Also, lasst uns einladende Menschen sein. Let's be introducing people. Lasst uns Leute sein, die andere mit einbeziehen. To other people. Und Menschen einander vorstellen. And let's be encouraging people. Und lasst uns Menschen sein, die andere ermutigen. And if in doubt, und im Zweifelsfall encourage. Ermutige. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. That we can be here. Dass wir hier sein können. And maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist jemand hier heute Abend. You have never received Jesus. Du hast Jesus nie angenommen. If you died tonight, wenn du heute Abend stirbst, where would you go? Wo würdest du hingehen? Can you say that God is your father? Kannst du sagen, dass Gott dein Vater ist? And you are his child? Und dass du sein Kind bist? Let's pray tonight. Lasst uns heute Abend beten. And let's ask God to be our Father. Und lasst uns Gott bitten, dass er dein Vater wird. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. Pray with me. Bete mit mir. God in heaven. Gott im Himmel. I want you to be my Father. Ich möchte, dass du mein Vater bist. Cleanse me through the blood of Jesus. Reinige mich durch das Blut Jesu. That was shed on the cross. Das am Kreuz vergossen wurde. And fill me with the Spirit. Und fülle mich mit dem Geist. Of his resurrection. Seiner Auferstehung. Forgive me. Vergib mir. I want to be your child. Ich möchte dein Kind sein. Please, Lord. Bitte, Herr. Come into my life. Komm in mein Leben. And maybe there's somebody here who's really discouraged. Vielleicht ist jemand hier, der sehr entmutigt ist. Let's pray tonight. Lasst uns heute Abend beten. To the God of all encouragement. Zum Gott aller Ermutigung. That he might strengthen us in our spirit. Dass er uns in unserem Geist bestärken möge. That he might open our eyes. Dass er unsere Augen öffnen möge. To the wonder of his plan. Dem Wunder seines Plans gegenüber. Father in heaven, Vater im Himmel, we want to pass through the wilderness, wir wollen durch die Wüste hindurchgehen, to the promised land, in das verheißene Land, your purpose for our life, in deine Bestimmung für unser Leben. Heal any discouragement here tonight, heile alle Entmutigung hier heute as Abend, only you can, so wie nur du das kannst. I pray that tonight. Das bete ich heute Abend. In Jesus name. In Jesu Namen. Thank you, Lord. Danke, Herr. Let's sing. Lasst uns singen. Let's quietly stand. Steht bitte leise auf. Just close your eyes. Schließt einfach eure Augen. Vater im Himmel, ja, wir lieben dich, erheben dich in aller Welt. Möge dein Reich gegründet sein in Lobpreis, als deine Kinder verkünden wir dein Werk. Lobe Gott, dem Herrn, dem Allmächtigen, der war und ist und ewig bleibt. Lobe Gott, dem Herrn, den Allmächtigen, der herrscht in Ewigkeit. Nur die Frauen. Vater im Himmel, ja, wir lieben dich, erheben dich in aller Welt. Nur die Männer. Möge dein Reich gegründet sein in Lobpreis, als deine Kinder verkünden wir dein Werk. Zusammen. Lobe Gott, dem Herrn, den Allmächtigen, der war und ist und ewig bleibt. Lobe Gott, dem Herrn, den Allmächtigen, der herrscht in Ewigkeit. Lobe Gott, dem Herrn, den Allmächtigen, der war und ist und ewig bleibt. Lobe Gott, den Herrn, allmächtig.